auch mein Weg hier oft einsam, dunkel und unbekannt. Weiß ich doch, wo er auch hinführt. Mein Vater hat's geplant. Ich singe in Freuden und Leiden. Es hält mich ja fest seine Hand. Ich singe, wie könnte ich schweigen? Mein Vater hat's geplant. Morgen mag Sonnenschein strahlen, Dunkelheit lichten sich. Alles Gedanken des einen, des Vaters.